haben dir doch gesagt, dass du hier nichts mehr zu suchen hast. Ich hatte gehofft, ihr werdet inzwischen... Wir zwei, ganz allein. Das wird schön, Fred. Wer ist denn das Mädchen? Doch sicher irgendeine Schlampe. Mhm. Wir wollen nichts mehr von dir wissen. Du hast noch nie die leiseste Rücksicht auf deinen Vater genommen. Aber und was du deiner Mutter damit antust, interessiert dich wohl überhaupt nicht. Das ist doch nicht wahr. Wir zwei, ganz allein. Das wird schön, Fred. Ja, ganz bestimmt. Warum wollt ihr mich verlassen? Warum? Wir wollen unser eigenes Leben führen. Und was soll aus mir werden? Nur wir zwei, Fred. Das wird schön. Das wird schön. Wer ist da? Hallo, wer ist denn da? Ach so. Ja, ich dachte schon. Es wird schon wieder so früh dunkel. Was ist denn? Was ist denn los? Nein! Ah! Ah! Ah! Felix, ich komm ja schon. Was ist denn, Felix? Was hast du denn? Psst, ruhig. Das ist aber doch... Mein Gott. Herein. Ich hab den Bäcker verhaftet, Inspektor. Brav, Pinfield. Hat er Geschichten gemacht? Er hat sich abführen lassen wie ein Lamm. Und Sie, Sie haben Ihren Spruch aufgesagt, hm? Er hat es jedenfalls begriffen, glaube ich. Sie machen sich, Pinfield, Sie machen sich. Gab's Tränen? Seine Frau hat sich aufgeregt. Sie hat überhaupt nichts gewusst davon. Immer war's faul, wenn Männer Geheimnisse vor ihren Frauen haben, Pinfield. Merken Sie sich das. Tag, Morrissey. Tag. Sag mal, bist du endlich fertig mit der Agatha Christie? Ja, fast. Weil ich nämlich an der Reihe bin. Ah, hallo, Pinfield. Ist es denn spannend, Morrissey? Ich habe schon bessere von ihr gelesen. Ich glaube, ich kenne den Mörder. Als sie das geschrieben hat, war sie auch nicht mehr die Jüngste. Ach, Sie sind Leser, Pinfield? Aber für Mord und Totschlag habe ich nichts übrig. Was Sie nicht sagen. Na, das gibt sie noch, Pinfield. Übrigens, Jones, diese Verstümmelungssache ist erledigt. Pinfield hat eben den Bäcker verhaftet. Er hat sich abführen lassen wie ein Lamm. Also auf den hätte ich zuletzt getippt. Ja, macht einen ziemlich netten Eindruck. Ihre erste Verhaftung, Pinfield? Mhm. Ich dachte, einmal muss er ja anfangen, ja. Hast du denn etwas Größeres im Augenblick? Eine tägliche Beleidigung und eine Serie obszöner Anrufe. Ah, also ich habe noch nie einen obszönen Anruf gekriegt. Wie auch hoffen. Sag mal, gibt's denn da viele? Das läppert sich zusammen. Eine kleine alte Dame zum Beispiel, fromm und gottesfürchtig. Methodistin, ist letzte Woche 15 Mal belästigt. Das Dumme ist nur, der Kerl, der Anrufer, ist Ausländer. Und niemand kann wirklich verstehen, was er sagt. Ja, das hat es früher auch nicht gegeben. Guten Abend, Sir. Bleiben Sie sitzen, bleiben Sie sitzen, meine Herren. Kein Förmlichkeit. Ist das Tee, Morrissey? Ja, Sir, aber kalt. Ja, umso besser. Zu viel Gerbsäure führt sowieso nur zur Verstopfung. Ja. Wie kommen Sie mit Ihrem Anrufer weiter, Jones? Leider noch keine heiße Spur. Dann lassen Sie ihn nicht aufhalten. Und sprechen Sie Ihrer kleinen alten Dame unser Bedauern aus. Ja, gut, Sir. Also, ich empfehle mich. Ja, ja. Wiedersehen. Und Sie, Pinfield, haben den Bäcker verhaftet, höre ich? Ja, Sir. Ich dachte, einmal muss er ja anfangen. Ja, richtig, Morrissey, richtig. Sie sind noch ziemlich jung, was, Pinfield? Er hat sich abführen lassen wie ein Lamm. Können Sie nicht gelegentlich was gegen Ihre Pickel tun? Meine Mutter sagt, es geht von selbst vorbei. Ja, möge sie recht haben. Aber, Morrissey, warum ich komme? Ja, Sir. Ich habe einen neuen Fall für Sie. Eine Leiche im Park. Schon wieder? Männlich. Sergeant Ashley hat ihn gerade gebracht. Und Dr. Pottinger ist bereits an der Untersuchung. Gibt es irgendwelche Spuren? Lass mich die Einzelheiten von Ashley geben, ja? Übrigens, ein gewisser Windley hat angerufen, er wohnt dort in der Nähe. Sagt, er habe seinen Hund spazieren geführt und dabei den Toten gefunden. Ja. Ja, durchaus möglich, natürlich. Aber ich überlasse das Weitere Ihnen. Herein! Ah, Ashley, gerade haben wir von Ihnen gesprochen. Setzen Sie Inspektor Morrissey ins Bild. Er wird den Fall übernehmen. Jawohl, Sir. Ich muss an meinen Schreibtisch zurück. Dieser Papierkrieg, unvorstellbar. Nehmen Sie sich Ihr Pinfield zur Unterstützung, Morrissey. Danke, Sir. Gut. Wiedersehen. Ja, wiedersehen. Also, Ashley. Ein junger Mann, Sir. Meiner Meinung nach ist ihm mit einem stumpfen Gegenstand der Schädel eingeschlagen worden. Mit dem ach so beliebten stumpfen Gegenstand. Aber dazu warten wir vielleicht lieber Dr. Pottingers Meinung ab, was? Ja, Sir. Verzeihung. Er hat gesagt, in circa einer Stunde kann er etwas bieten. Und das hier, das ist also Ihr Bericht? Ja, Sir. Wo genau wohnt dieser Windley? Dieser Windley... Gut, hier, ich sehe hier. Ja. Pinfield? Ja, Sir. Wenn das mit Dr. Pottinger noch eine Stunde dauert, machen wir inzwischen Mr. Windley einen Besuch. Ich bin Kriminalinspektor Morrissey. Sie haben unseren Besuch vermutlich erwartet. Ich bin Arnold Windley. Dürfen wir hereinkommen? Ja, ja, natürlich. Bitte, bitte. Danke. So, hier herein, bitte. Guten Tag, Mrs. Windley. Guten Tag, sehr erfreut. Danke, das hören wir selten. Wir hatten noch nie etwas zu tun mit der Polizei. Das hier ist mein Assistent, Pinfield. Ja. Sagen Sie schönen guten Abend zu Mr. und Mrs. Windley, Pinfield. Guten Abend, Mrs. und Mr. Windley. Guten Abend. So jung und schon Polizist. Ja, Mrs. Windley. Pinfield ist jung, aber das wird sich ja noch geben. Sicher eine interessante Tätigkeit. Wie? Naja, wir stören beim Abendessen. Verzeihung. Ja, wir essen immer um diese Zeit. Ja, setzen Sie sich doch. Dankeschön. Tja, beneidenswert, wenn man ein regelmäßiges Leben führen kann. Ja. Und Sie haben also den Toten gefunden, Mrs. Windley. Nein, Mr. Windley. Sie habe ich nicht gefragt, Pinfield. Mein Mann hat ihn gefunden. Sie waren nicht dabei, Mrs. Windley? Ich gehe selten in den Park. Sie gehen nicht zusammen spazieren? Für meinen Mann ist es ein Vergnügen. An dem Mr. Windley Sie nicht teilnehmen lässt. Felix. Felix? Na, Sie sagten doch, Sie heißen Arnold. Felix ist Arnolds Hund. Ach so. Sie halten sich an den Hund zum Schutz. Nein, zur Gesellschaft. Aber Sie haben doch an Ihrer Frau Gesellschaft, an Ihrer reizenden Frau. Oh, mein Mann hängt sehr an Felix. Aha, wo ist er denn? Felix? Ja? Hinten, in der Waschküche. Ist er so schmutzig? Er hat seinen Korb in der Waschküche. Da liegt er so gern auf seinem schönen Schottenplaid. 100% feinste Wolle. Was Sie nicht sagen. McGregor. Ja. Es hat dem alten McGregor gehört. Er ist vor einem Jahr gestorben. Felix? McGregor. Seine Habe ist zugunsten der Taufbeckenrenovierung unserer Kirche versteigert worden. Die Decke war sehr günstig zu bekommen. Felix liebt sie. Und Sie lieben Felix? Er ist ein braver Hund. Und Sie lieben den Park? Ein Hund braucht Bewegung. Ja. Sie haben sicher gelesen, was alles im Park passiert ist in der letzten Zeit. Einige aufsehenerregende Verbrechen. Ich lese nicht gern von Mord und Totschlag. Ich auch nicht. Ich führe die Untersuchung, Pinfield. Sie gehen also mit diesem Hund namens Felix jeden Nachmittag im Park spazieren, Mr. Windley. So ist es. Auf welchen Spaziergängen Ihre Frau Sie aus irgendwelchen Gründen, die mir noch etwas unklar sind, nicht begleitet. Ich gehe nie spazieren. Und heute Abend, also Mr. Windley, als Sie allein mit Ihrem Hund namens Felix im Park spazieren gingen, stießen Sie auf die Leiche? Jawohl, ungefähr 5:45. Felix hat plötzlich gebellt. Bestens. Dann stimmt ja sozusagen alles. Pinfield? Ja, Sir? Kommen Sie, jetzt wollen wir sehen, was Dr. Pottinger zu unserer Leiche zu sagen hat. Ein trefflicher Korpus, wenn ich so sagen darf. Von A bis Z fit. Durchtrainiert, weiter Brustkorb, breite Schultern, stramme Schenkel. Treiben Sie Sport, Pinfield? Ich turne. Dann machen Sie weiter. Wird schon noch werden. Und sonst? Ach so. Fast vergessen. dem Zustand des Schädels nachzuschließen, nur die Tatsachen, bitte, wurde er mit einem stumpfen Gegenstand erschlagen. Dem berühmten stumpfen Gegenstand. Wann ist der Tod eingetreten? Ach, in dieser Hinsicht haben wir Glück. Ja? Es ist kühl heute Abend. Die Tage werden ja spürbar kürzer, wie? Ja, stimmt. Die Erkaltung ging rasch vonstatten. Ich würde sagen, der Tod ist zwischen 17.15 Uhr und 17.45 Uhr eingetreten. Aha. Alles brav mitgeschrieben, Penfield? Ja, Sir. Bei dieser Gelegenheit, Doktor, hätten Sie nicht etwas gegen Penfields Pickel? Moment. Meine Mutter sagt, das geht von selbst vorbei. Hier. Schmieren Sie sich damit morgens und abends ein. Unfehlbares Zeug. Wir nützen alle meine Freunde. Sagen Sie danke, Penfield. Danke, Doktor. Es war mir ein Vergnügen. Und sollten Sie sonst mal was auf dem Herzen haben, besuchen Sie mich jederzeit. Und das wäre im Moment alles? Ja, lassen Sie mich nachdenken. Ach nein, wie dumm von mir. Wie kann ich das vergessen? Sie werden sich freuen. Worüber? Ich habe etwas in seinen Unterhosen gefunden. Ein eingenähtes Schild. Namen und Adresse. Vorsorglicher Junge. Und sein Name? Fred Lennox. Wohnhaft? 14 Wilcox Grove. Ich habe Sie kommen sehen. Ich habe hinterm Vorhang gestanden und Sie gesehen. Und ich habe Sie hinterm Vorhang stehen sehen. Ein Schnüffler, hä? Ich rufe die Polizei. Ich bin die Polizei. Ach. Dieses Haus hier ist das Nummer 14. Als ob Sie es nicht gelesen hätten an der Gartentür. Ich habe Sie doch suchen sehen. Auf jeden Fall ist hier alles sauber. Seit Elche sich aus dem Staub gemacht hat, habe ich das Zeug nicht mehr angerührt. Was für Zeug? So leicht gehe ich Ihnen nicht auf den Leim. Können Sie sich ausweisen? Aber bitte sehr. Kriminalinspektor. Aha. Kriminalinspektor Morrissey. Und wer ist er? Das ist mein Assistent, Penfield. Wir sind noch ein bisschen jung, wie? Guten Abend. Dürfen wir hereinkommen? Wieso? Ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen und ich kenne meine Rechte. Wer ist denn da, Mom? Wer ist das? Das geht Sie nichts an. Sie haben also auch eine Tochter, Mrs. Lennox. Lennox. Ich bin nicht Mrs. Lennox. Nein? Ich heiße Hodge. Schon seit ich bedauerlicherweise Elgie geheiratet habe. Wohnt Mr. Fred Lennox hier? Und wenn? Ich glaube, wir sollten uns mal ein bisschen unterhalten. Tun wir doch, nein? Da können wir nicht hereinkommen. Es ist etwas kühl hier draußen. Bist du's, Fred? Also wohnt er doch hier. Was haben Sie gegen Fred? Na, so kommen wir nicht weiter, Mrs. Hodge. Was haben Sie gegen ihn? Er ist ein netter Kerl. Erzählen Sie mir nur keine Geschichten. Elsie hat ihn gar nicht gekannt. Und ich habe Elsie nicht gekannt. Mach doch die Tür zu, es wird kalt. Oh, wer sind Sie? Wir sind von der Polizei, Miss Hodge. Kommen Sie doch herein. Vielen Dank. Danke. Aber ich habe die Polizei nicht gern im Haus, Kind. Das weißt du doch. Zweite Tür links. Hat mir mit Elsie damals mehr als gereicht. Er wurde von drei Ländern gesucht. Hier, bitte. Hier. Gemütlich hier. Also, worum geht's? Und ein richtiges Kaminfeuer. Dürfen wir Platz nehmen? Bitte schön, bitte. Ja, bitte. Danke sehr. Es ist kalt draußen heute Abend, wie? Fred wird frieren. Fred? Ja, er müsste längst wieder hier sein. Das wäre Fred Lennox, nicht? Natürlich. Er wohnt also hier. Er ist unser Mieter, schon über 2 Jahren. Ein anständiger Junge. Wir warten schon so lange mit dem Abendessen auf ihn. Die Erbsen sind schon ganz verkocht. Ja, wo ist er denn? Er besucht seine Eltern. Aha. Obwohl die gar nichts von ihm wissen wollen. So was, ihr eigenes Fleisch und Blut. Doch schrecklich. Wie? Wo ist denn das Stück Holz, Mom, das du vorhin mitgebracht hast? Aus... Das Feuer ist nicht mehr berühmt. Aus welchem speziellen Grund besucht denn Fred Lennox heute seine Eltern? Er ist nachmittags losgegangen. Zum Abendessen wollte er zurück sein. Am Sonntag gibt's immer Rostbeef bei uns. Das isst er besonders gern. Mit Soße und grünen Erbsen. Und wir hatten vergessen, die Erbsen zu besorgen. Ah. Mom ist extra noch mal weggegangen. Ja, interessant. Er wollte seinen Eltern über uns Bescheid sagen. Uns? Wir sind verlobt. Ach so. Er fand, das sollten Sie wissen. Und im Frühjahr wollen wir heiraten. Aber jetzt sagen Sie endlich, was wollen Sie von Fred? Irene, bring das Feuer wieder in Gang, sei so lieb. Oh, ist aber ein tolles Scheit. Mom hat's vorhin mit nach Hause gebracht. Lag am Straßenrand. Man soll nichts verkommen lassen. Wer heute spart, hat morgen doppelt. Haben wir schon beim Zirkus immer gesagt. Wo? Beim Zirkus. Mom war Trapezkünstlerin. Tatsache? Ich nehme an, Sie selbst sind mit den Eltern von Fred nie zusammengetroffen. Oh nein, für die kommen wir doch gar nicht in Frage. Sein Vater ist der berühmte Rechtsanwalt. Percy Lennox? Ja. Ja. Ah ja. Wo wohnt er denn? In der Randall Street, auf der anderen Seite des Parks. Nummer? 23. Aber nun sagen Sie doch endlich, was Sie von uns wollen. Alles notiert, Penfield? Ja, Sir. Tja, Mrs. Hodge und Miss Hodge, es tut mir leid, Ihnen mitteilen zu müssen, dass Fred Lennox... Kann ich Ihnen helfen? Nein, nein. Bin kein Invalide. Eine alte Kriegsverletzung. Ah ja. Ich brauche eben meinen Stock. Guten Abend. Guten Abend, Mrs. Lennox. Tut mir leid, Sie an einem Sonntagabend stören zu müssen. Ich bin Kriminalinspektor Morrissey und das ist Penfield, mein Assistent. Sehr angenehm. Nehmen Sie doch Platz. Vielen Dank. Es geht um Fred, Eleanor. Ach. Vielleicht sollte ich von Anfang an klar machen, Inspektor, dass wir nichts mehr mit unserem Sohn zu tun haben. Was uns betrifft, existiert er nicht mehr. Wirklich? Ruhig, Penfield. Wir haben unser Bestes getan, etwas Ordentliches aus ihm zu machen. Aber wir haben nichts als Enttäuschungen mit ihm erlebt. Und dabei waren wir so glücklich gewesen, einen Sohn zu haben. Wir haben ihm alles geboten. Die besten Schulen, Sport, was sich ein Junge nur wünschen kann. Und das Resultat, nichts im Kopf als Alkohol, Sex linke Politik. Und wenn man bedenkt, was mein Mann alles getan hat für sein Land, seit dem Krieg muss er einen Stock benutzen. Er war bei dieser schrecklichen Geschichte in Afrika dabei. Italien. Und er ist einer der führenden Anwälte von England. Als ob er nicht genügend durchgemacht hätte, auch ohne den Kummer mit Fred. Sie haben also keine Verbindung mehr mit Ihrem Sohn? Wir haben ihn seit 2 Jahren nicht mehr gesehen. Aha. Er könnte sich ja geändert haben. Dann wären Sie kaum hinter ihm her, oder? Unseren Freunden haben wir allen gesagt, dass er im Ausland sei. Also wenn er sich in Schwierigkeiten gebracht hat, bitte sehr, dann ist das seine Sache. Ich rühre keinen Finger. Ich wäre Ihnen allerdings zu Dank verpflichtet, wenn es aus den Zeitungen herausgehalten werden könnte. Ich rekapituliere. Sie haben Ihren Sohn seit 2 Jahren nicht mehr gesehen. Wir haben nichts mehr mit ihm zu tun, nichts. Ich muss Ihnen sagen, er ist nicht in Schwierigkeiten. Ja. Was führt Sie dann hierher? Ihr Sohn ist tot. Ach. Was soll das heißen? Er ist umgebracht worden. Ah. Umgebracht worden? Ja. Wir haben seine Leiche im Park gefunden. Im Park? Ja, was hat er denn im Park zu suchen? Angeblich befand er sich auf dem Nachhauseweg von einem Besuch bei Ihnen. Bleiben Sie doch sitzen, meine Herren. Keine Förmlichkeiten. Was haben Sie denn da Weißes in Ihrem Gesicht, Penfield? Gegen meine Pickel. Pottinger hat ihm eine Salbe gegeben. Hat wieder ein Opfer gefunden, der gute alte Pottinger. Ja, langsam reif zur Pensionierung. Ja. Und wie geht's Ihrer Leiche im Park, Morrissey? Tja, das ist ein junger Mann namens Fred Lennox. Ja, immer günstig, wenn man weiß, von wem die Rede ist. Sie sagen es, Sir. Und die Todesursache war ein Schlag auf den Kopf mit dem bekannten stumpfen Gegenstand. Von wessen zarter Hand? Naja, das ist ja eben die Frage. Mit Mr. Windley, der Lennox gefunden hat, habe ich mich schon unterhalten. Ein älterer Herr. Junggeselle? Nein, verheiratet. Mit einer sehr netten Frau. Wohnt in einem kleinen Reihenhaus am anderen Ende vom Park. Besitzer eines Hundes mit Namen Felix, mit dem er jeden Nachmittag im Park spazieren geht. Ob es stürmt oder schneit. Ja, scheint so. Windley liebt Felix ganz außerordentlich. Aha. Dieser Hund schläft auf einer rein wollenen Decke. Auf einer schottischen McGregor. Alter, höchst exzentrisch. Und was sonst? Tja, wir haben die Zimmerwirtin des Toten aufgesucht. Sir, haben Sie jemals etwas gehört von einem L.G. Hodge? Oh ja, natürlich. Der war doch der hiesige Kontaktmann einer großen internationalen Juwelenräuberbande. Und seine frühere Gemahlin ist besagte Zimmerwirtin von Lennox. Weiß sie was von Elgie? Sie sagt, sie hätte seit 10 Jahren weder etwas von ihm gesehen noch gehört. Ja, hat sie einfach sitzen lassen. Sie soll dann wieder zum Theater gegangen sein. Zum Zirkus. Pardon? Mrs. Hodge ist wieder im Zirkus aufgetreten. Am Trapez. Da spielt das eine Rolle? Na ja, Lennox war der einzige Mieter. Aha. Hatten Sie was miteinander? Er war mit der Tochter verlobt. Das alte, das ewige Dreieck. Oh, so sah das eigentlich nicht aus. Kein Eifersuchtsdrama? Kaum. Schade. Übrigens, Lennox kommt aus guter Familie. Sein Vater ist der berühmte Anwalt. Was? Hinkie Lennox? Ja. Ich dachte, dessen Sohn ist irgendwo in fernen Landen. Offenbar nicht. Warum Hinkie? Kriegsverletzung Nordafrika. Italien. Italien? Italien. Ja, jedenfalls haben wir auch ihn besucht. Das Familienleben scheint da nicht besonders sonnig zu sein. Die Eltern haben den Sohn 2 Jahre lang nicht mehr zu Gesicht bekommen. Ja, wahrscheinlich geht der Junge seine eigenen Wege. Tja, also Tatsache ist jedenfalls, dass die Tochter Hodge Irene uns erzählt hat, dass Fred Lennox heute Nachmittag vorhatte, seine Eltern zu besuchen. Allem Anschein nach hatte er die Absicht, sie über seine Verlobung ins Bild zu setzen. Aha. Aber Vater Lennox hat seinen Sohn nicht gesehen, sagt er. Merkwürdig. Aber warum sollte das Mädchen lügen? Vielleicht war es Mr. Lennox. Wie verstehe ich das? Der gelogen hat. Er ist einer der bekanntesten Anwälte in England. Warum sollte er lügen? Also ich wüsste nicht. Und was diesen Jungen betrifft, diesen Fred. Der scheint etwas daneben geraten zu sein. Hört man. Er war Schriftsteller. Aha, Künstler. Naja. Er war mit Irene Hodge verlobt. Ja, vielleicht hat er ihr nur vorgeschwindelt, er würde zu seinen Eltern gehen. In Wirklichkeit aber ist er fremdgegangen. Nein, nein. Ja, und seine Ermordung würde das ja doch auch nicht erklären. Ja. Wir scheinen auf Windley sitzen zu bleiben. Das ist ein netter alter Herr. Der seinen Hund mit verschwenderischen Geschenken wie MacGregor-Decken aus feinster Wolle überhäuft. Ich weiß nicht, ob ich das so nett finden kann. Mr. Windley tut keiner Fliege was zu leid. Ein alter Herr auf dem absteigenden Ast, mit Zwangsideen bezüglich Alter, begegnet im Park einem kraftstrotzenden Jüngling und beschließt, sich zum Arm einer höheren Gerechtigkeit zu machen. Was wollen Sie mehr? Ja, ja, das hat etwas für sich. Ich verstehe, was Sie meinen. Ich nicht. Ja, überlegen Sie sich das mal, Morrissey. Und wenn sich bis morgen früh nichts Besseres bietet, kassieren Sie Windley. Hier, Arnold. Ich habe dir eine schöne Tasse Kakao gemacht. Danke, meine Liebe. Schrecklich, die Sache mit dem jungen Mann. Ja, aber vor dem Schlafengehen soll man nicht mehr an sowas denken. Arnold, du warst so bedrückt heute Abend. Ja, ich glaube, das Leben macht mir nicht mehr viel Spaß. Was soll das heißen? Es ist alles so hoffnungslos. Was denn, um Gottes Willen? Wir haben es doch gut. Ja, ja. Wir unternehmen nicht viel, aber wir sind doch glücklich. Als wir jünger waren, da war alles viel schöner. Weißt du noch, wie oft sind wir zusammen spazieren gegangen? Ja. Du musst wieder mal mitkommen. Ja, gern. Wir waren glücklich. Wir hatten ein gutes Leben. Der arme Junge. Der musste so früh sterben. Seine Eltern tun mir leid. So weit musste es also kommen. Grauenhaft. Es ist nicht meine Schuld. Du hast ihn zu sehr verwöhnt. Ich? Verzärtelt. Warst du besser? Jeden Tag hast du ihm etwas anderes nach Hause gebracht. vernünftige Sachen. Golfschläger. Gib mir noch was zu trinken, Eleanor. Hast du nicht schon zu viel getrunken? Gieß mir noch einen Whisky ein. Ja, Percy. Und überall habe ich herum erzählt, er sei nicht in England. Warum hast du gelogen? Naja, wir können vermutlich sagen, er sei gerade zurückgekommen. Percy, dein Glas. Mehr Wasser als Whisky, ha? Warum hast du gelogen? Was? Warum hast du der Polizei nicht die Wahrheit gesagt? Ich konnte ja nicht wissen, weswegen sie kamen. Es hätte niemandem wehgetan, wenn du es ihnen gesagt hättest. Er existiert nicht mehr für mich. Trotzdem. Sie hätten doch ruhig wissen dürfen, dass er hier war. Ich finde es falsch, dass du nicht die Wahrheit gesagt hast. Ich werde mich doch verdammt nochmal nicht in eine elende Mordgeschichte verwickeln lassen. Warum? Der Junge war nun einmal ein Taugenichts. Du hättest dich nicht so aufregen sollen. Ich rege mich seit Jahren auf. Aber dass du ihn so behandelt hast, als er hier war heute Nachmittag. Als ob du dich nicht aufgeregt hättest. Und dann stürmst du aus dem Haus und läufst los. Ich war wütend. Wo warst du eigentlich so lang? Fast eine Stunde bist du weg gewesen. Ich musste mich wieder beruhigen. Ich habe Angst gehabt. Ich habe gedacht, womöglich ist dir etwas zugestoßen. Jetzt lass mich doch um Gottes Willen bitte in Frieden. Ja, Percy. Trotzdem verstehe ich nicht, warum du gelogen hast. Ich sag doch, ich denke nicht daran, mich hineinziehen zu lassen. Aber und untersteh dich bitte ja nicht, etwas anderes zu sagen. Percy. Hast du verstanden? Natürlich sage ich nichts. Wenn er nur nicht gekommen wäre. Er hat sich überhaupt nicht verändert. Ich hätte gern noch etwas zu trinken. Du trinkst zu viel, Percy. Unsinn. Doch, es wird schlimmer und schlimmer. Ich trinke so viel ich will, verstanden? Ja, Percy. Der Junge hat mich dazu getrieben. Er war unser Sohn. Daran will ich bitte nicht mehr erinnert werden. Er war es aber. Fällt dir ein bisschen spät ein, sentimental zu werden. Und jetzt ist er tot. Was muss er auch im Park herumlaufen? Zu denken, dass er heiraten wollte. Etwas Besonderes scheint sie ja nicht zu sein. Das Mädchen? Ja. Sicher irgendeine Schlampe. Iss wenigstens ein bisschen was, Kind. Hm? Du sollst essen. Ich mag nicht. Wer kann Fred nur umgebracht haben? Wer? Und warum? Die Erbsen waren sowieso nichts mehr. Ich hätte es mir sparen können, deswegen extra noch einmal rauszugehen. Oh, Mom. Du musst etwas essen. Ich kann nicht. Nicht, Kleines, nicht. Das wird schon wieder. Du kommst drüber weg. Bitte lass mich. Ich versteh's doch. Ich habe auch kein leichtes Leben gehabt. Aber ich hab's doch auch geschafft. Ja. Dein Vater war ein Lumpenkerl. Ich will jetzt nicht reden, Mom. Manchmal denke ich, hätte ich ihn nur nie geheiratet. Hat mich einfach sitzen lassen. Uns beide. Mit nichts. So sind sie alle. Aber doch nicht Fred. Du hast ihn doch auch gern gehabt, Mom. Ja, ja, sicher, sicher. Und ich habe ihn geliebt. Aber wer will sagen, ob er anders geworden wäre als Algie? Und weißt du nicht mehr, wie schwer ich arbeiten musste, um uns durchzubringen? Und er hat mich geliebt. Für dich habe ich so gearbeitet, Kind. Für dich. Damit wir zwei ein ordentliches Zuhause haben. Wir wären so glücklich geworden. Das Haus habe ich gekauft. Es gehört uns, ohne Schulden. Er hat mich wirklich geliebt. Ach, und in ein, zwei Jahren hätte er eine andere gehabt, glaub's mir. Wir haben immer von einem Cottage geträumt. Du hast ja mich. Wir werden hier sehr glücklich sein, wir zwei. Einem Cottage auf dem Land. Wir werden es uns hier schön machen. Hm? Und er hatte auch schon eines in Aussicht. Ein ganz kleines. Gerade Platz genug für ihn und mich. Er hat sich schon so gefreut, dort zu schreiben. Und was wäre aus mir geworden? Weit weg von der Stadt. Nur er und ich. Du wirst sehen. Wir gehen einkaufen zusammen. Wir gehen ins Kino. Alles wird gut. Morgen, Morrissey. Morgen, Jones. Du bist aber heute pünktlich. Also, ich sag dir was. Du wirst es nicht glauben. Was werd ich nicht glauben? Der Schuft hat gelogen. Wer? Der Chef. Wieso? Ich habe die Agatha Christie heute Nacht gelesen. Es war doch die britspielende Oberin. Dieser Schuft. Und der linkshändige Golfer war ihr letztes Opfer. Das hätte ich ihm nicht zugetraut. Er wollte dir eben doch nicht den Spaß verderben. Und das war jetzt dir geglaubt. Morgen, Chef. Bleiben Sie sitzen, morgen, meine Sir. Herren. Bleiben Sie sitzen. Keine Förmlichkeiten. Es war doch die britspielende Oberin. Sehr gut, Jones, sehr gut. Test bestanden. Wollt mal sehen, ob Sie alles glauben, was man Ihnen erzählt. Bestimmt nicht, Sir. Ich bilde mir meine Meinung schon selbst. Sie sehen ein bisschen müde aus, Chef. Na, ich kann nicht schlafen. All die Verantwortung auf meinen Schultern. Versuchen Sie es mal mit heißer Milch. Wirkt Wunder. Sie hätten Krankenschwester werden sollen. Wie geht's dann anrufen? Wir sind noch an der Arbeit. Ich bin enttäuscht, Jones. Der Fall müsste längst abgeschlossen sein. Wollen wir vielleicht noch jemanden um seine Meinung fragen? Ich bin gerade dabei, mir die Bänder zusammenzuholen. Na ja, dann aber Tempo, Tempo. Wir sind ja hier kein Sanatorium. Schön, schön. Ich darf mich also entschuldigen. Ja, und wie Sie das dürfen, Jones, wie Sie das dürfen. Und zu Ihnen, Morrissey. Ja, Chef? Ich hatte vorhin einen Anruf von Hinky. Er ist tief betroffen. Ah, ist ja auch sehr tragisch, der einzige Sohn. Offensichtlich hatte Lennox Jr. gefährliche politische Neigungen. Wo Windley politisch steht, das weiß ich nicht. Wozu werden Sie eigentlich bezahlt? Tut mir leid, Sir. Ich nehme an, Aussagen zur Person des Toten können Sie liefern. Das dürfte kein Problem sein. Ja, Familienzwistigkeiten sind oft sehr delikat. Mein Eindruck war, dass weder Mr. noch Mrs. Lennox den Tod ihres Sohnes ungewöhnlich bedauern. Der Junge hatte Ihnen sehr großen Kummer gemacht. Ja, ich würde ganz gern wissen, wieso und warum. Das ist vielleicht nicht Ihre Sache, oder? Pardon, Sir. Kümmern Sie sich lieber um Windley. Finden Sie heraus, wie seine politische Einstellung ist. Und bei der Gelegenheit können Sie sich vielleicht dann auch gerade mal nach einem stumpfen Gegenstand umschauen. Wie denken Sie über Gewalttätigkeit, Mr. Windley? Gewalttätigkeit ist etwas Schreckliches. Aber die Welt ist ja voll davon. Und das macht Ihnen Angst? Es ist nicht gut. Was ist nicht gut? Wenn Menschen sich dauernd bekämpfen. Man kriegt ja kaum mehr etwas anderes zu lesen als Gewalt, Gewalt, Gewalt. Waren Sie im Krieg? Nein. Was, Sie haben nicht für Ihr Land gekämpft? Mein Mann ist nicht sehr kräftig. Sind Sie Pazifist? Nein. Sie haben sich gesagt, das sollen die anderen ausfressen, wie? Er war nicht gesund. Na, auf mich machen Sie aber einen sehr gesunden Eindruck, Mr. Windley. Sie wollten mich gar nicht. Ah, Verweigerung aus Gewissensgründen? Nein. Kommunist? Nein. Feigling? Asthmatiker. Wie bitte? Mein Mann leidet an Asthma. Aber was hat das alles mit dem Mord zu tun? Wie wäre es denn, wenn Sie mir das erzählen würden? Ich habe ihn nicht umgebracht. Sie fühlen sich aufs Abstellgleis geschoben. Nein. Während die junge Generation das Heft in der Hand hat und das Leben genießt? Wir haben das Leben auch genossen. Ohne Hemmungen, ohne Skrupel. Und darauf sind Sie neidisch. Nein. Oh. Einen hübschen Feuerhaken haben Sie da, Mrs. Windley. Ein ganz schönes Gewicht. Damit kann man schon einen Mann umbringen. Ich habe nichts mit der Sache zu tun. Das glaube ich Ihnen nicht. Ich könnte nie jemanden umbringen. Warum haben Sie es gerade auf mich abgesehen? Kritisieren Sie mich? Wie kommen Sie dazu, unschuldige Menschen zu verdächtigen? Tue ich das? Dass Sie so mit mir sprechen dürfen. Ich bin ein alter Mann. Ich gehe gern im Park spazieren. Der Park. Der Park ist friedlich. Alles in Ordnung, meine Herren? Sind Sie soweit, Windley abzuholen, Morrissey? Ich denke ja. Was soll ich denke ja heißen? Hinkey will Taten sehen. Ja, Sir. Na also. Und wie sieht es an Ihrem Abschnitt aus, Jones? Ich habe die Bänder abgeholt. Haben Sie sie schon abgehört? Ein ellenlanger Monolog mit intimen Details sexueller Praktiken. Intime Details, sagen Sie? Höchst anschaulich geschildert. Gut, ich übernehme den Fall, Jones. Geben Sie mir die Bänder. Okay. Es ist doch besser, wenn wir noch eine zweite Meinung haben. Übrigens, heute Morgen liegen 3 Vergewaltigungen und ein Messerüberfall vor. Alles ein und derselbe Täter nach meinem Eindruck. Um den dürfen Sie sich kümmern. Ich hasse Vergewaltigungen. Lassen Sie sich die Einzelheiten von Sergeant Ashley geben und halten Sie mich auf dem Laufenden. Guten Morgen, die Herren. Morgen, Morgen. Dieser Geier. Ich hätte die Bänder so gerne gehört. Muss nicht traurig sein. Er versteht garantiert kein Wort. Der Kerl redet Griechisch. Herein. Ich soll mich melden, Inspektor. Nur herein, Pinfield. Also, Sie machen sich jetzt auf den Weg und verhaften Windley. Nein. Doch. Warum? Warum nicht? Das kann ich nicht. Oh, das können Sie sehr gut. Aber... Kein Aber. Er hat es nicht getan. Ich war gerade noch einmal bei ihm. Dann wissen Sie doch auch, dass er unschuldig ist. Der Mann ist paranoid. Was? Ich tue es nicht. Also nun machen Sie keine Geschichten, Penfield. Er ist ein netter Mann. Er ist ein Feigling. Und er ist alt. Nun hören Sie mal gut zu. Neid auf die sexuelle Promiskuität der Jungen. Angst vor ihren Angriffen auf hergebrachte Ideen und Institutionen. Die haben unseren Windley zum Mord getrieben. Das reimt sich doch gar nicht. Keine Widerrede. Ich tu's nicht. Ich gehe jetzt Mittagessen. Wenn ich zurückkomme, ist die Sache erledigt. Klar? Herein. Entschuldigung. Wer ist da? Ich bin's, Dr. Pottinger. Pinfield. Ah, Pinfield, mein lieber Junge. Kommen Sie herein. Machen Sie die Türe hinter sich zu. Oh, Entschuldigung. Ich hoffe, ich störe nicht. Aber nein, ich packe nur gerade. Verlassen Sie die Polizei? Meine Pensionierung hat mich früher ereilt als erwartet. Oh, wie schade. Was kann ich für Sie tun? Ja, Sie haben gesagt, ich solle zu Ihnen kommen, wenn ich ein Problem habe. Aber ja, natürlich. Also, ich habe eins. Es handelt sich um... Ein Mädchen. Ich soll einen Mann verhaften. Ich weiß, wie Mädchen sein können. Und er ist unschuldig. Ich weiß, dass er unschuldig ist. Sie dürfen sich's vor allem nicht so zu Herzen nehmen. Ich will's nicht tun. Und nie vergessen, Probleme hat natürlich jeder von uns. Was soll ich machen? Er ist ein alter, netter Mann. Wer? Und er war's nicht. Nein, stimmt nicht. Aber Inspektor Morrissey verlangt es von mir. Setzt Sie unter Druck? Ja, er sagt, ich solle keine Geschichten machen. Ein armer Junge. Der ist nicht schuldig. Inspektor Morrissey? Nein, Mr. Windley. Wer? Er hat Fred nicht umgebracht. Fred? Ja, den jungen Mann im Park. Das war der Bäcker. Was soll ich machen? Ich gebe Ihnen ein Beruhigungsmittel. Meine Mutter sagt, Tabletten sind schädlich. Mütter halten vieles für schädlich. Ich weiß nicht mehr weiter. Niemand versteht mich. Ich schon. Die arme Irene. Irene? Ja, Freds Freundin. Verfolgt sie sie? Was wird sie machen ohne Fred? Sie und Fred sind Freunde? Fred ist tot. Oh, das tut mir leid. Was soll ich machen? Nur nicht den Kopf hängen lassen. Sie werden andere Freunde finden, mein lieber Junge. Der arme Mr. Windley. Freds Vater. Na, Freds Vater ist Mr. Lennox, der berühmte Anwalt. Hinkey? Und Mrs. Windley. was wird sie machen? Ich habe Hinky nie über den Weg getraut. Ein so nettes, altes Ehepaar. Ihre Pickel sind übrigens schon viel besser. Was soll ich machen? Ach, Sie sind's. Ist Irene zu Hause? Für Sie immer noch Miss Hodge. Nein, sie ist nicht zu Hause. Wann kommt sie wieder? Sie ist zur Arbeit gegangen. Wirklich? Ja, sie meint, das lenkte sie wenigstens ab. Aha. Kann ich warten, bis sie wiederkommt? Wenn es sein muss. Kommen Sie. Danke. Es passiert nämlich etwas Schreckliches. So? Jemand Unschuldiger soll an dem Mord an Fred verhaftet werden. Woher wollen Sie wissen, dass er unschuldig ist? Ich weiß es eben. Sind Sie Hellseher? Irene muss mir helfen. Ich bringe es einfach nicht fertig. Die Polizei kann mich mal. Was? Ja, ich bin weggelaufen. Das werden Ihre Vorgesetzten sagen. Ich weiß, dass Irene Fred geliebt hat und dass es sehr schwer für sie ist, aber ich muss herauskriegen, wer ihn umgebracht hat. Da haben Sie sich aber allerhand vorgenommen, junger Mann. Ja, das ist mir klar. So, Sie sind noch jung, Sie haben wenig Erfahrung. Aber Mädchen haben Sie gern, wie? Na ja, das... Ach, ihr Männer seid alle gleich. Erzählen ja. Sie mir nichts. Sie wird bald merken, wie froh sie sein kann, dass sie ihn los ist. Aber ich dachte, Sie mochten Fred. Ich will Ihnen mal was sagen. Mein Traum war ein ruhiges, friedliches Heim. Und die Wirklichkeit bestand aus Polizei, Kummer, Flucht, Verstecken. Und das Ende war wieder der Zirkus. Es war kein Spaß, das können Sie mir glauben. Und am Trapez ist mit 40 Schluss. Wenigstens war ich so gescheit und habe jeden Penny gespart. Aber Fred wollte... Fred wollte mir Irene wegnehmen, wussten Sie das? Er hat gesagt, er möchte allein mit ihr leben, irgendwo auf dem Land, wo er besser dichten kann. Elgie ist auf und davon und hat mich sitzen lassen. Fred wollte mir auch noch Irene wegnehmen. Was aus mir werden würde, hat ihn nicht gekümmert. Ach, ihr Männer seid alle gleich. Entschuldigung, Sam. Ach, Jones. Ja, kommen Sie rein, setzen Sie sich. Keine Förmlichkeiten. Wo ist Morrissey? Ich muss ihn losschicken, Windley verhaften. Pinfield ist abgehauen. Und Hinky setzt mir zu. Eben, Sir. Was heißt eben? Deswegen wollte ich Sie ja sprechen. Ich dachte, Sie kommen wegen der Turnbänder. Nein, wegen Morrissey. Was ist mit Morrissey, um Gottes Willen? Er hat einen Unfall gehabt. Er ist im Krankenhaus. Warum weiß ich das nicht? Es ist ja gerade erst passiert. Was ist passiert? Muss ich dann immer der Letzte sein, der etwas erfährt? Er wollte auf dem Rückweg vom Mittagessen die Straße überqueren und plötzlich kam eine Bande von jungen Motorradfahrern angebraust. Und? Er hat die Hand gehoben, aber sie haben nicht gebremst. Ja, und? Beide Beine gebrochen. Das ist ja eine Katastrophe. Ja, wer verhaftet mir jetzt Windley? Dann müssen Sie das machen, Jones, und zwar auf der Stelle, bevor Hinky vollends durchdreht. Das nützt doch alles nichts, solange nicht wirklich was passiert. Gieß mir noch etwas ein, Eleanor. Ja, Percy. Die Verhaftung hätte vor Stunden vorgenommen werden sollen. Warum bist du so ungeduldig? Ich will die Sache hinter mir haben. Weswegen, Percy? Damit ich sie vergessen kann, deswegen. Das ist doch kein Grund, so zu schreien. Und erst recht, keine dumme Fragen zu stellen. Hör auf, mit deinem Stock herumzufuchteln, du stößt ihm ja noch ins Gesicht. Du bist das reinste Nervenbündel. Dieses Warten regt mich auf. Aber Fred hat dir doch gar nichts mehr bedeutet. Und dir auch nicht. Ich hatte mir immer einen Sohn gewünscht, auf den ich stolz sein kann. Wo warst du gestern, nachdem Fred weggegangen war? Was? Als du ihm nachgestürmt bist. Das geht dich nichts an. Und warum hast du die Polizei angelogen? Worauf willst du hinaus? Sag es mir, Percy. Du glaubst, ich hätte ihn. Hast du? Ja? Mrs. Windley? Ja? Ich bin Kriminalinspektor Jones. Oh, wo ist Inspektor Morrissey? Er ist indisponiert. Das tut mir leid. Wer ist da, Sally? Ein neuer Inspektor. Mr. Morrissey ist indisponiert. Mr. Windley? Ja, da bin ich. Mr. Arnold Windley? Ja. Ich muss ja suchen, mit zum Revier zu kommen, Mr. Windley. Es ist ja alles entsetzlich. Hinky tobt. Wer will's ihm verdenken? Mein Gott, mein Gott. Und die Zeitungen. Was haben Sie zu Ihrer Entschuldigung vorzubringen, Jones? Sie haben mich doch beauftragt, Windley zu verhaften. Alles Morrissey ist schuld. Immer zu schnell und unüberlegt. Typisch. Zeigt der Unfall ja auch. Das muss doch der Dümmste sehen, dass Windley unschuldig ist. Ob er gegen uns vorgehen wird? Das fehlte gerade noch. Ich glaube, Pinfield muss offiziell belobigt werden. Pinfield weigert sich zurückzukommen. Na, auch recht. Ich konnte diese Pickel sowieso nicht mehr sehen. Wenn er sich nicht hätte einfallen lassen, auf eigene Faust loszugehen, hätten wir jetzt den alten Windley im Loch und alles wäre in bester Ordnung. Dieser Pinfield, dieser kleine Stänkerer. Hat mir leid getan, als ich von Ihrem Unfall hörte, Inspektor. Haben Sie arge Schmerzen? No. Ich werde noch monatelang liegen müssen, Pinfield. Oh je. Übrigens, gratuliere, Sie hatten recht. Ich wusste, dass es nicht Windley war. Hätte es aber sein können. Ich mache Schluss bei der Polizei. Ich gehe nicht mehr zurück. Naja, das wird sie schon geben. Das werden Sie sich schon noch mal überlegen. Die arme Irene hat jetzt niemanden mehr. Sagen Sie mal, wie sind Sie eigentlich dahinter gekommen? Ich bin noch mal hingegangen und wollte ihr ein paar Fragen stellen. Und? Ja, sie war nicht da. Sie war arbeiten gegangen, um sich abzulenken. Aber das gelang ja offenbar nicht. Und darum ist sie bald wieder nach Hause zurückgekommen. Und? Ja, und darum konnte ich ihr die Fragen stellen, weil sie heimkam, um zu packen. Tut mir leid, Mr. Pinfield, aber ich kann Ihnen nicht helfen. Was habe ich Ihnen gesagt? Können Sie es zulassen, dass Mr. Windley verhaftet wird? Woher wollen Sie das so sicher wissen, dass er es nicht war? Ich weiß es eben. Es tut mir wirklich leid. Entschuldigen Sie mich jetzt. Ich möchte packen. Was? Ich möchte meine Sachen packen. Wozu denn das? Ich habe mich entschlossen, wegzugehen, Mom. Nein. Hier muss ich immerzu an Fred denken. Ich käme nie los von ihm. Ich ziehe aufs Land und fange dort neu an. Dann komme ich mit? Nein. Ich möchte lieber alleine sein. Ja, und was soll aus mir werden? Es ist bestimmt am besten so. Aber du kannst mich doch nicht verlassen, Kind. Das darfst du nicht. Fred wollte dich mir wegnehmen. Das war gemein von ihm. Nach allem, was ich für dich getan habe. Nein, ich will nicht allein bleiben. Ich will nicht allein bleiben. Elsie hat mich verlassen. Jetzt kannst du doch nicht auch noch gehen. Ich habe Fred angefleht, dich mir nicht wegzunehmen, aber... Er wollte nicht hören. Da musste ich ihn daran hindern. Ich musste. Wie hat sie es denn gemacht? Sie ist Erbsen kaufen gegangen und hat ihm im Park aufgelauert. Sie hat ihn mit einem Holzscheit erschlagen, das sie dann mit nach Hause genommen und im Kamin verbrannt hat. Also auf die wäre ich nie gekommen. Und im Rückblick... erscheint es einem ganz klar. Ich war es nicht. Nein, natürlich nicht, mein Lieber. Früher war es viel schöner, als wir noch jünger waren. Wir hatten an so vielem Freude. Die Menschen sind brutal geworden. Aber es gibt auch junge Leute wie Mr. Pinfield. Das ist ein netter junger Mann, ja. Wir verdanken ihm viel. Felix, Zeit für den Spaziergang. Gleich gehen wir, Felix. Schon 5:30? Ein Hund braucht Bewegung. Dann wünsche ich euch viel Vergnügen, euch beiden. Du hättest nicht Lust mitzukommen? Oh doch, ich hätte sogar große Lust. Wart. Ich bin gleich soweit.